Der Tag der Bundeswehr ist das neue Großpropaganda-Event, will ich das fast schon nennen, des Verteidigungsministeriums. Der wurde letztes Jahr eingeführt im Rahmen der Attraktivitätsagenda der Bundeswehr durch Ursula von der Leyen. Und an 16 Standorten, also am besten in jedem Bundesland, wird dann entweder eine Kaserne geöffnet, also gibt es einen Tag der offenen Tür in der Kaserne, oder wie dieses Jahr auch in Städten wie Erfurt, dann zentral in der Stadt, tut dann die Bundeswehr sich groß präsentieren mit Panzern, mit Gerätschaften, mit Karriereberatern und will halt sich zeigen und demonstrieren, was sie so haben und zusätzlich eben auch auf Nachwuchsfang gehen. Wenn Mensch auf diese Seite der Bundeswehr schaut, dann wirkt das so wie so eine riesen PR-Angelegenheit, wo Hunderttausende von Leuten hingekommen ist. Und dieses Ding gibt es jetzt seit letzten Jahr. Wie würdest du das so einschätzen? Ja, tatsächlich ist das ja letztes Jahr, immer Mitte Juni ist das ungefähr, hat das letzte Jahr zum ersten Mal stattgefunden. Dieses Jahr eben am 11. Juni zum zweiten Mal. Und tatsächlich kommen über 200.000 Besucherinnen zu diesen ganzen 16 Veranstaltungen. Und ist tatsächlich eine große Veranstaltung. Die kostet mehrere Millionen Euro. Also das sind ja alle Steuergelder, die zusätzlich noch verwendet werden. Und das sind über Wochen Hunderte von Soldatinnen, aber auch zivilen Angestellten damit beschäftigt, diesen Tag vorzubereiten. Und ich denke, es ist ein klarer Fall, mal für den Bundesrechnungshof da mal zu testen, zu prüfen, was da eigentlich für Geld rausgeschmissen wird. Aber es ist tatsächlich eine große Propagandaveranstaltung, die von der Friedensbewegung ernst genommen werden muss, die aber auf der anderen Seite sehr gut sich eignet, als Friedensbewegung wieder zu erstarken, weil man was sehr Konkretes hat, wo man an vielen Standorten sehr aktiv gegen diesen Propagandafeldzug eben im Zuge dieser Attraktivitätsoffensive durch von der Leyen vorgehen kann. Also gerade wir in Baden-Württemberg haben dadurch tatsächlich auch wieder eine Stärkung erfahren, eben weil so ein Event stattfindet, auf das man gut mobilisieren kann. Wenn Mensch nochmal zu dieser Bundeswehrseite dorthin schaut, dann wird auch kaum so getan, als ob es um irgendwas Ziviles geht, sondern es werden eben die Waffen gezeigt. Ne? Ja, also die Scheue, die es vielleicht vor 20 Jahren noch gab, wo man die Bundeswehr lieber als technisches Hilfswerk oder Brunnenbauer dargestellt hat, ist im Grunde bei diesem Tag der Bundeswehr völlig gefallen. Also da gibt es gar keine Hemmung mehr. In Erfurt hat man den Leopard 2 Panzer auf den Domplatz gestellt. In Städten, wo ich auch war, da gab es also Dutzende Militärfahrzeuge, die ausgestellt wurden. Das ist ja sehr durch die Medien gegangen. Es konnten Kleinkinder und alle Erwachsenen sich mal so eine Waffe in die Hand nehmen, Maschinengewehr. Also da hat man gar keine Scheu mehr. Und tatsächlich zeigt man dort mal, was Bundeswehr ist, aber eben nur zum Teil. Man betont immer diese technische Seite, aber was Bundeswehr macht, also auch diese Kriegseinsätze, dass auch Menschen getötet werden, das wird selbstverständlich nicht gezeigt. Ja, und diese Lücke im Endeffekt, die wurde ja versucht an vielen Orten durch Proteste zu füllen. Aber nicht nur an den Orten gab es Proteste, wo jetzt diese 16 Tage der Bundeswehr stattgefunden haben, sondern auch zum Beispiel in Karlsruhe, wo die Bundeswehr keine Werbeveranstaltungen gemacht hat, gab es Protest, der sich eben halt auf diesen Tag der Bundeswehr bezog. Wie würdest du das da sehen, die Aktivitäten der Friedensbewegung oder der antimilitaristischen Bewegung? Ja, man muss sagen, dass im letzten Jahr, schon beim letzten Tag der Bundeswehr, also einige Veranstaltungen gut gelaufen sind. Unter anderem wurde ja, ich glaube, die Gorch Fock gekapert und dann wurde so eine Piratenflagge gehisst. Dieses Jahr, ich kann das jetzt sehr speziell für Baden-Württemberg sagen, also im letzten Jahr waren, ich glaube, 9 Demonstrierende in Laubheim. Und dieses Jahr waren wir über 70 Demonstrierende, die eben nach Städten, was wirklich sehr abgelegen ist. Es war schlechtes Wetter, also eigentlich denkbar schlechte Rahmenbedingungen. Und trotzdem hat das für sehr gute Mobilisierung dann doch gesorgt. Und der Protest vor allem, der dann vor Ort war, hat, ich glaube, vielen Lust auf mehr gemacht. Aber insgesamt, finde ich, ist eine gute Dynamik entstanden für Protest, die vielen, glaube ich, Spaß gemacht hat, weiter dran zu bleiben und weiterzumachen. Die Presse nach diesem Tag der Bundeswehr, Die war ja teilweise erstaunlich negativ und hat sogar von einem PR-GAU und dergleichen gesprochen. Was ist denn da passiert? Erstaunlicherweise hat entgegen dem letzten Tag der Bundeswehr bei diesem Tag der Bundeswehr am Tag selber kaum Presse über die Bundeswehr und den Tag der Bundeswehr berichtet. Also selbst das war schon ein interessantes Phänomen, das sich so ein bisschen ausgelutscht hatte, offensichtlich schon medial, dieser Tag der Bundeswehr. Aber jetzt kam noch zusätzlich dazu, dass am Tag selber in Städten Aktivistinnen, eben die durch unseren Protest auch hingekommen sind, Fotos gemacht haben, eher zufällig, ne? Also die haben halt Bilder am Tag der Bundeswehr gemacht, was da so passiert, um das zu dokumentieren. Und eher zufällig wurden eben an einen Bundeswehrstand Kleinkinder, also so 8, 9, 10 Jahre alt, aufgenommen. Also viele haben bestimmt die Bilder gesehen, die waren ja in der Tagesschau, beim Spiegel Online und ja, also in Dutzenden von Zeitungen aufgenommen wurden, wo eben tatsächlich Kinder richtig die Waffen in die Hände gegeben wurden, Maschinengewehre, die MP7 und wo richtig tatsächlich Kinder an der Waffe damit hantieren durften, das mal erleben durften, also ungeladen natürlich, aber eben die Waffe als solche. Und das Spannende ist, dass das tatsächlich sogar gegen eigene Bundeswehrvorschriften verstößt. Und das hat natürlich nochmal zusätzlichen Medienecho herausgefordert. Man muss aber dazu sagen, dass diese Bilder, die dort mal medial quasi an die Öffentlichkeit gekommen sind, keine Einzelheit sind. Also diese Bilder gab es vorher schon. Und vor ein paar Jahren war es noch verboten, dass Kinder auch auf Panzer zum Beispiel klettern oder in Panzer steigen. Das hat dann das Verteidigungsministerium umgeändert, dass nur noch quasi Kinder direkt an der Waffe verboten sind. Also an Handfeuerwaffen und selbst da kennt man gar keine Scheu mehr und in Städten konnten da eben Kinder dahin gehen und Waffen in die Hand nehmen. Im Endeffekt gab es jetzt die Bilder, die ja der deutschen Waffenindustrie immer vorgeworfen werden, nämlich eben Kleinkaliberwaffen zu produzieren, die auch von Kindersoldaten, die zwangsrekrutiert werden oder wurden, eben eingesetzt werden in Bürgerkriegen. Ne? Und dafür, dass dafür eben die deutsche Rüstungsindustrie der Lieferant ist, ne? Und damit sich beteiligt an, ja, an Kriegsverbrechen. Ne? Das ist tatsächlich ein Teilaspekt, der noch dazu kommt. Aber was, glaube ich, viel wichtiger war, ist das, was du angesprochen hast, dieser PR-GAU. Also das ist ja durch den Spiegel, die haben diesen Begriff so in die Runde geworfen, den ich finde auch, der wirklich sehr wichtig ist, weil dieses ganze Propaganda-Event im Grunde von der Bundeswehr, das Bild, was jetzt geblieben ist, ist tatsächlich diese Kinder an den Waffen. Man muss natürlich sagen, dass wir als Friedensbewegung ja diese Sachen viel differenzierter darstellen. Also was bedeutet Minderjährige an der Waffe, was bedeutet die Rekrutierung an Schulen, wie regeln sich Konflikte, wie hat das Auswirkungen auf Jugendliche und so weiter. Das war natürlich dem medialen Dynamik geschuldet, dass dann letztlich nur diese 4 Bilder kamen und wenig der Kontext, den wir noch gern noch zusätzlich dazu vermittelt haben. Aber ich glaube, dass dieser Tag der Bundeswehr nachhaltig jetzt diskreditiert ist. Das ist schon diesen Bildern zu verdanken. Und natürlich hängen dann viele Seitenaspekte eben noch mit dran. Du hast es ja angesprochen, diese ganze Geschichte mit Kleinwaffen und so. Also natürlich kann man da noch viel mehr Kontext zu liefern. Aber medial sind jetzt natürlich, hängen jetzt diese Bilder von den Kindern an den Waffen erstmal im Raum. Und selbst das Verteidigungsministerium hat sich zu geäußert oder äußern müssen. Und ich glaube, das ist tatsächlich ein Riesenerfolg, obwohl die Reaktionen, die vor allem von konservativer Seite kamen oder auch von Militaristen, zum Teil mehr als schockierend waren. Aber im Endeffekt ist durch diese, ja, durch diese Bilder schon so ein bisschen auch die Maske gefallen, ne? Ja, es ist zum Teil die Maske gefallen, ne? Was diese Bilder natürlich nicht zeigen, ist den Einsatz, den Alltag der Bundeswehr, zum Beispiel in Afghanistan, wo eben Soldatinnen selbst Opfer wären, ne? Verwundet, traumatisiert, vielleicht getötet, wo aber auch Soldatinnen und Soldaten selbst Täter sind, die eben auch Menschen töten. Diese Maske ist natürlich durch die Bilder erstmal nicht gefallen. Aber es zeigt, wie gerade in solchen abgelegenen Standorten wie Städten, ne, wo die Stadt selber, die Stadt Städten selber damit wirbt, dass hier seit Jahrzehnten es keine Proteste gab, dass hier die Bundeswehr ja, dass gerade in solchen Städten eben die Hemmung, auch Kinder an Waffen zu lassen oder Militär als so was ganz Tolles und Positives und so was Technisches und Abenteuer und so darzustellen, diese Maske konnte, glaube ich, tatsächlich sehr gut heruntergerissen werden. Und als Ausblick, was bleibt dann von diesem Tag der Bundeswehr für Antimilitaristen? Ich denke, Antimilitaristen können an diesem Tag tatsächlich mal die Sektkorken knallen lassen, weil das ein kleiner Teilerfolg ist. Wenn man sich überlegt, dass es ja tatsächlich eher noch wenige Menschen sind, die sich aktiv dann vor Ort auch einsetzen bei den Protesten. Und wenn man das gegenüberstellt gegen diese ganze Maschinerie, diese Millionen Euro, die in diesen Tag geflossen sind, dann war das auf jeden Fall ein toller Punkt, Sigma, für die antimilitaristische Bewegung. Und was man nicht vergessen darf, ich glaube, nachhaltig stärkt dieser Tag der Bundeswehr, so schlimm das ist, dass da die ganzen über 200.000 Menschen immer hinpilgern, aber das sind eh meistens ja eher Bundeswehrangehörige. Aber ich glaube, im Ganzen stärkt dieser Tag der Bundeswehr in gewisser Weise, obwohl das eine gewisse Selbstironie natürlich mit sich in sich trägt, die ganze antimilitaristische und Friedensbewegung. Und ich denke, zum nächsten Jahr, zum nächsten Tag der Bundeswehr, wird man noch besser vorbereitet sein, wird man wieder gute Bilder liefern können, sodass ich hoffe, dass das Verteidigungsministerium sich über kurz oder lang überlegt, ob nicht dieser Tag der Bundeswehr eher ein PR-Schaden für die Bundeswehr ist, als tatsächlich dieser große Nutzen, der sich da erhofft wird. Aber nichtsdestotrotz, über 200.000 Menschen, damit muss man noch umgehen, und da gilt es auch nächstes Jahr wieder mit Protesten vor Ort zu sein. Und ich glaube, dieses Vor Ort sein, also gerade die Kontakte mit den Besucherinnen und Besuchern, die zum Teil uns aggressiv gegenüberstanden, das war wirklich erstaunlich. Also wir mit Friedensfahnen und diese Besucher tatsächlich so ultra aggressiv zum Teil waren uns gegenüber. Ich glaube, das zeigt, dass dieser Protest ankommt, dass sich die Leute getroffen fühlen und dass das hoffentlich bei der einen oder anderen Person zum Nachdenken anregt, da zum Beispiel ihre Kinder mit hinzuschleppen.